Wenn der Sommer wieder einzieht, dann bauen wir uns ein kleines Haus. Wenn der Bauer wieder Wein zieht, schaut alles wieder anders aus. Dann kaufst du mir ein rotes Kleid mit silberweißen Tressen. Dann wollen wir die schlimme Zeit so ganz und gar vergessen. Junge Leute träumen gerne, wenn abends sie spazieren gehen. Junge Augen können schon den Morgen sehen. Noch dieses Jahr, im nächsten Jahr, einmal wird doch was draus. Und im Sommer bauen wir uns ein kleines Haus. Wenn die Schwalbe wieder auszieht, dann bauen wir auf die Winterzeit. Wenn der Winter in sein Haus zieht, dann warte eben, bis es schneit. Da küsst du mich im ersten Schnee und fängst mir Silbersterne. Da bin ich froh, weil ich es sehe, das kleine Haus von fernen. Junge Leute haben Träume, die manchmal in Erfüllung gehen. Junge Herzen können in die Zukunft sehen. Die bessere Zeit, die bessere Welt, einmal wird doch was draus. Und im Sommer bauen wir uns ein kleines Haus.